HR3 Club Night. Das ist die HR3 Club Night, live aus Kassel, aus dem Aufschwung raus. Zuerst hier an den Turntables, yeah. Danach kommt Karl Cox, Tani, in den anderen Floors, der Sam, Johnson, BBM, der Führer und. Und Party! but it is not possible.

weiter mit Karl Cox. We'll be right back. We'll be right back.